Annika Isthal, die heute unsere Reihe Die Kunst des Erzählens fortsetzt, wurde 1933 in Den Haag in den Niederlanden geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in der holländischen Provinz Friesland. Das Studium der friesischen Sprache, der Germanistik und Philosophie führte sie zunächst nach Amsterdam und dann nach Tübingen. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Stuttgart. Schon sehr früh begann sie, Märchen zu erzählen, erst im Familien- und Freundeskreis, dann in Kindergärten, Büchereien und Jugendhäusern. Das freie Erzählen eines geformten Wortlautes machte großen Eindruck, nicht nur auf die Kinder. Es sprach sich herum und Annika Isthal vergrößerte den Radius ihrer Vortragsstationen auf das gesamte Bundesgebiet. Heute ist sie eine gefragte Erzählerin, die vor allem mit den Geschichten und Sagen ihrer Heimat Friesland auf das Interesse eines immer größer werdenden Publikums stößt.